Barrieren ficke jeden, auch wenn ich mit dem Rücken zu dem Business stehe, bin ich ne Bedrohung für die Inzest-Szene. Hater sagen, ich hab nur ne Fanbase aus Kids, sie haben einfach früh erkannt, ich bin der Beste im Biz. Wen willst du hier entertain, Genosse? Wenn du Beef willst, fick ich nicht nur deine Rap-Karriere, Fotze. Du kannst nicht überleben, ich zerstöre dich im Blutkampf. Wenn ich disse, hast du Angst um deinen körperlichen Zustand. Ich schwöre dir, ich will nicht einfach sauber gewinnen. Ich will töten und an meinem Feind zur Aufgabe zwingen. Ihr Untermenschen, gebt euch besser kampflos geschlagen. Bringt mir hunderte von euch, ich hab die Knarren geladen. Der G, der in den Streets das Dope tickt. Ich schieß auf Showbiz. Jetzt gehen Rapper in die Knie wie Low-Kick. Scheiß auf deutschen Hip-Hop, ich werd euren Homo-Rap vernichten. In ein paar Jahren könnt ihr mir ein Monument errichten. God of Battle. Damals war ich King of King of Kings. King of King of Kings. King of King of Kings. Damals war ich King of King of Kings. King of King of Kings. Heute bin ich unsterblich. SpongeBob Scanshot ist der God of Battle. Yo, ich besteige den Battle-Rap-Olymp. SpongeBob Scanshot ist der God of Battle. Bleibe stehen und der Rest verweht im Wind. God of Battle, yo. God of Battle, yo. God of Battle. Keiner kann SpongeBob brechen, ich bin God of Battle. Deutsche Rapper sind geschockt, wenn ich ans Mic komm. Wenn ich flow so wie ein Gott, Poseidon. Fresse wie ein Dämon, yo, der bei Stress mit MGs kommt. Göttliche Technik wie Phaeton. Rap ist sekundär, bring Stoff von Zürich bis nach London. Schreib ein Album nebenbei, bin Gott der Lyrik wie Apollon. Du weißt, wenn du Stress mit mir startest, dass dich schon bald das Ende erwartet. Denn ich brenne wie Hades. Dann auf Weed Deals in den Straßen, ich mit Beef schieße auf Artists. Selbst wenn ich allein bin, werd ich in den Krieg ziehen. So wie Ares, ich bin mächtig wie Xerxes. Hinterlasse Trümmerfeld, das bitte meine Silbe mit der doppelten Geschwindigkeit der Gott in Double Timing. Ich bin schneller als Hermes. Yo, der Schwamm ist unsterblich jetzt. Schwuchtel besser, halt Distanz, ich zerberste Rap. Punches wie Herkules. Ich hab keinen Respekt mehr vor euch. Fick den Rest, bei mir läuft. Und ich greife mir das Scepter wie Zeus. God of Battle. Damals war ich King of King of Kings. King of King of Kings. King of King of Kings. Damals war ich King of King of Kings. King of King of Kings. Heute bin ich unsterblich. SpongeBob Scanshot ist der God of Battle. Yo, ich besteige den Battle-Rap-Olymp. SpongeBob Scanshot ist der God of Battle. Ich bleibe stehen und der Rest verweht im Wind. God of Battle, yo. God of Battle, yo. God of Battle. Keiner kann SpongeBob brechen, ich bin God of Battle. Du fetter Hurensohn.